Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Raubüberfall. Es dauerte ziemlich lange, bis ich den Laden fand, in dem mein neuer Klient auf mich wartete. Das Haus hatte keine sichtbare Nummer und das Ladenlokal war leer. Herr Rolli zeigte in eine Ecke und für einen Moment schloss er andächtig die Augen. Mein Vater stand hinter der Verkaufstheke, als die Schüsse fielen. Zwei Schüsse, einer ins Herz und der andere durch den linken Lungenflügel. Er hatte keine Chance. Was verkaufte Ihr Vater? Spielsachen, Souvenirs und Ramsch. Das Geschäft lief nicht gut. Es reichte gerade, um die Miete zu bezahlen und die Rente ein wenig aufzubessern. Eigentlich wollte er den Laden schon vor Jahren aufgeben, aber er hing an seiner Arbeit. Was wurde bei dem Überfall erbeutet? Lächerliche 200 Franken. Mein Vater hatte die Abrechnung für die Tageseinnahmen gemacht und alles fein säuberlich eingetragen. Die Polizei ist bei ihren Ermittlungen keinen Schritt weitergekommen. Der Täter hinterließ keine Spuren. Ich will, dass er hinter Gitter kommt. Ich will ihm ins Gesicht sehen, wenn er vor Gericht steht. Falls Sie vorhaben, das Gesetz in die eigene Hand zu nehmen, müssen Sie auf meine Dienste verzichten. Ich mag Selbstjustiz nicht, auch nicht, wenn das Honorar stimmt. Wenn ich ihn töte, begebe ich mich auf sein Niveau. So etwas liegt mir fern. Ich möchte ihm lediglich in die Augen schauen. Und das kann ich nur, wenn er überführt wird. Schnappen Sie den Kerl und bringen Sie ihn in den Knast. Es gibt nichts Traurigeres als ein leerstehendes Ladenlokal. Finden Sie nicht? Er wischte sich eine Träne aus dem rechten Auge. Ich wartete, bis er sich wieder gefasst hatte. Der Vorschuss war nicht besonders hoch, aber genug, um sich zwei Tage dem Raubüberfall zu widmen. Als erstes besuchte ich die Witwe, die gleichzeitig die Mutter meines Klienten war. Es gibt Dinge im Leben, mit denen man sich abfinden muss. Mein Mann war über 70, als er starb. Es hätte Krebs sein können oder eine andere Krankheit. Die Polizei sagte mir, dass es schnell ging, dass er wahrscheinlich nicht einmal realisiert hat, was ihm geschieht. Kein schlechter Tod. Das mag schon sein, aber da draußen läuft jemand herum, der gemordet hat. Und er wird es vermutlich wieder tun. Dafür ist die Polizei zuständig. Mein Sohn ist es sich gewohnt, die Zügel selber in die Hand zu nehmen. Er hatte immer Mühe zu delegieren. Weshalb aber sollten Sie ganz alleine mehr in Erfahrung bringen als die Polizei? Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Wurde das Geschäft Ihres Mannes schon einmal überfallen? Nein, noch nie. Es gab Diebstähle. Einige ganz unverschämte. Aber nie wurde mein Mann bedroht. Aber heute lernt man schon in der Schule, wie man eine Waffe benutzt. Das ist traurig. Sehr traurig. Die Familie Rolli schien ziemlich tief in der Trauerarbeit zu stecken. Ich fuhr zum Polizeipräsidium und freute mich über den Anblick des Polizisten, dessen linkes Auge aussah wie nach einem 10-Runden-Kampf gegen Evander Holyfield. Kein Grund zur Schadenfreude, Maloney. Das Auge ist nicht echt. Was denn? Gibt es jetzt schon Silikonaugen für schwachsichtige Beamte? Alles nur aufgeklebt, schwachpudert. Eine unserer tüchtigsten Kolleginnen ist hobbymäßig Maskenbildnerin. Sie kann aus jedem Gesicht etwas machen. Auch aus Ihrem. Wahrscheinlich würden Sie danach aussehen wie ein Schimpanse. Und Sie sehen aus wie ein blaues Wunder. Ich möchte damit meine Frau überraschen. Sie sollten Sie darum bitten, das rechte Auge dem linken anzugleichen. Das Auge ist bloß der Anfang. In der Mittagspause wird sie mir einen Bart aufkleben. Meine Nase verlängern. Meine Frau wird mich nicht wiedererkennen. Davon träumt sie wahrscheinlich seit Jahren. Was aber ist mit den ungeklärten Verbrechen in dieser Stadt? Zum Beispiel mit dem Raubüberfall auf das Geschäft von Herrn Rolli. Üble Sache, Maloney. Der Täter ging absolut rücksichtslos vor. Woher wissen Sie das? Hat die Maskenbildnerin Sie als Regal geschminkt, damit Sie den Mord in aller Ruhe beobachten konnten? Es gab einen Zeugen, Maloney. Er hat den Überfall gesehen. Leider ist seine Beschreibung des Täters nicht sehr präzise. Wann endlich wird in den Schulen das Fach Zeugenaussagen eingeführt? Da lernen die Kinder Englisch, Computer und Mathematik, aber niemand bringt ihnen bei, wie man eine gute Zeugenaussage macht. Der Zeuge ist ein Kind. Der Zeuge ist ein Mann, ein Nachbar, der den ganzen Tag am Fenster sitzt. Dabei laufen im Fernsehen jeden Tag ganz tolle Sendungen, zum Beispiel Tierfilme. Neulich zeigten sie einen kleinen Koala, der auf dem Kopf eines Mannes schläft. Putzig, Maloney. Leider laufen die Tierfilme oft tagsüber mit Videorekorder, aber der nimmt nie das auf, was wir gerne aufnehmen würden. Diese Videorekorder haben einen seltsamen Geschmack. Ich fuhr zurück zu dem leeren Ladenlokal. Schräg gegenüber sah ich einen Mann, der am Fenster saß und rauchte. Ich winkte ihm zu, er winkte zurück. Wenig später saß ich mit ihm am Wohnzimmerfenster. Seit 3 Jahren melde ich jeden Falschparkierer der Polizei. Die Stadt hat dank mir schon Tausende von Franken eingenommen. Aber mir will man nichts davon abgeben. Sehen Sie da drüben. Wieder einer, der haarscharf außerhalb der blauen Zone parkt. 10 Minuten gebe ich ihm. Danach wird er verzeigt. Wohnt der Verkehrspolizist gleich um die Ecke? Nein, nein, ich habe seine Handynummer. Er ist in einer Viertelstunde hier. Das gibt es doch nicht. Schon wieder einer. Diesmal sogar auf dem Trottoir. Das gibt dann saftige Buße. Hatte der Mann, der den Laden gegenüber überfiel, auch falsch parkiert? Nein, sonst hätte ich mir den Wagen und das Kennzeichen gemerkt. So aber habe ich mir nur den Täter gemerkt. Das ist immerhin etwas. Wie sah er denn aus? Ach, wie Bill Clinton. Die Polizei sagt, dass ihre Täterbeschreibung nichts taugt. Ich habe der Polizei gesagt, dass der Mann eine Bill Clinton-Maske trug. Mehr habe ich nicht gesehen. Der Mann trug eine Maske. Eine Clinton-Maske. Er war aber dünner als Clinton. Und auch weniger gut angezogen. Das darf doch nicht wahr sein. Sehen Sie den Lieferwagen. Er parkiert auf einem Behindertenparkfeld. Ja, sieht der Fahrer etwa behindert aus? Natürlich nicht. Na, warte. Er schrieb das Kennzeichen auf und griff zum Telefon. Ich fuhr zurück in mein Büro und schaute mir am Abend auf CNN eine Rede des amerikanischen Präsidenten an. Dazu trank ich Kentucky Bourbon, bis die Worte Clintons wie Musik klangen und mein Schädel dazu tanzte. Es gab Geschäfte, die auf alles Mögliche spezialisiert waren. Neben einem Erotikshop stieß ich auf einen Laden, der eine riesige Auswahl an Masken feilbot. Eine Verkäuferin, deren Maske aus viel Make-up bestand, kam auf mich zu und fragte mich nach meinen geheimsten Wünschen. Bill Clinton? Der ist momentan nicht sehr in. Während der Fasnacht lief Monika Lewinsky sehr gut, aber jetzt sind beide ziemlich out. Adolf Ogi ist in und dieser Pika. Und bald schon kommen die Masken der neuen Bundesräte. Die kennt aber noch niemand. Da könnten sie genauso gut mit ihrem eigenen Gesicht herumlaufen. Und was empfehlen Sie mir für eine Maske, wenn ich einen Raubüberfall plane? Ich habe mich wissenschaftlich mit der Maske auseinandergesetzt. Sie dient in allen Kulturen dazu, unsere Seele zu befreien. Unter der Maske dürfen wir unser wahres Ich zeigen. Deshalb stimmt es auch nicht, wenn man sagt, man schlüpfe in eine Maske, um sich zu verstellen. Wer eine Maske trägt, verstellt sich nicht. Im Gegenteil. Man möchte endlich sich selber sein, getraut sich das aber nur in der Anonymität. Dann findet der Bankräuber erst unter der Maske zu seinem wahren Ich. Die Maske erlaubt es ihm, seiner Gier nach Geld freien Lauf zu lassen. Und was sagen die verschiedenen Masken über deren Träger aus? Zum Beispiel die Maske von Bill Clinton. Wer eine solche Maske wählt, möchte nicht auffallen. Sie ist Massenware, genau wie ihr Träger. Unter dieser Maske verstecken sich sowohl Triebtäter wie verklemmte Spieße. Dann haben Sie vermutlich massenhaft Clinton-Masken verkauft. Wie gesagt, in den letzten Wochen war das ein Ladenhüter. Heute greifen Triebtäter und Verklemmte wieder vermehrt zu Einheimischen. Blocher oder Oggi oder Bodenmann. Unter dem Aspekt der Maskierung sind die drei übrigens gar nicht so verschieden, wie sie es vielleicht politisch sind. Und welche Maske würden Sie mir empfehlen? Sie sind eigentlich der Typ, der keine Masken trägt, weil er sich für unwiderstehlich hält. Sie wurden mit einer Maske geboren. Und unter der Maske bin ich sensibel, trage langes Haar und meditiere, bevor ich zuschlage. Wer weiß. Allerdings lege ich persönlich keinen Wert darauf, unter Ihre Maske zu blicken. Ist auch besser so. Es genügt mir, wenn Sie mir alle Kunden beschreiben, die in den vergangenen 2 Wochen eine Clinton-Maske kauften. Eine leichte Aufgabe. Die Frau war um die 60, zitterte leicht, hatte lange dunkelblonde Haare und ziemlich neue Zähne. Ich bedankte mich und schüttelte den Kopf, als mir die Frau eine Helmut-Kohl-Maske anbot. Gratis, weil nicht mehr ganz up-to-date. Ihre Beschreibung der Kundin passte zu einer Frau, der ich erst vor kurzem begegnet war. Mein Klient zeigte sich darüber ziemlich erstaunt. Weshalb sollte meine Mutter eine Maske kaufen? Gute Frage. Noch besser ist die Frage, weshalb ihre Mutter eine Maske kaufen sollte, die ein paar Tage später von jenem Mann getragen wurde, der ihren Vater erschoss. Die Verkäuferin muss sich getäuscht haben. Das ist undenkbar. Könnte es sein, dass ihre Mutter ein Verhältnis hatte oder hat? Undenkbar. So etwas kommt in unserer Familie nicht vor. Keine Verhältnisse. Ich habe unseren Stammbaum zurückverfolgt bis ins 16. Jahrhundert. Alles ehrenwerte Menschen. Keine schwarzen Schafe. Keine Verhältnisse. Nichts. Solche Dinge werden nicht an die große Glocke gehängt. In unserer Familie zählt Liebe und Respekt. Ich selber lebe als Single und warte darauf, dass mir die Richtige begegnet. Sie kommen viel herum. Sie könnten mir bei der Suche behilflich sein. Sie sollte treu sein, rechtschaffen, anschmiegsam, fleißig, temperamentvoll, ausgeglichen, dunkelhaarig, blauäugig, 1,72 Meter groß, nicht schwerer als 56 Kilo, höchstens 26 Jahre alt und Blutgruppe A positiv haben. Und natürlich sollte sie toll aussehen. Eine solche Frau gewinnt man heutzutage nicht einmal mehr im Lotto. Sie sagen es, Sie sagen es. Ich bin bei 20 Partnervermittlungsinstituten angemeldet und erhalte pro Woche über ein Dutzend Angebote. Mein Ur-Urgroßvater heiratete erst mit 60. So etwas könnte auch mir gelingen. Ich nickte und stellte mir all die Damen vor, die er mit seiner Wunschliste verglich. Er selber ließ zumindest optisch einige Wünsche offen. Ich fuhr zurück in mein Büro und erhielt am Abend einen Anruf der Polizei. Wenig später stand ich in einem Wald und betrachtete andächtig das rote Klebeband der Polizei. Die Leiche wurde von einem Spaziergänger gefunden. Üble Sache, Maloney. Der Mann lag unter diesen Ästen. Und weshalb habe ich die Ehre, Tatortluft zu schnuppern? Sie interessierten sich für den Raubüberfall auf Herrn Rolli und Sie ließen es sich nicht nehmen, sich über die Ermittlungsarbeit der Polizei lustig zu machen. Was sagen Sie nun, Maloney? Wir haben eine Leiche, wir haben einen Täter. In dieser Reihenfolge? Bei dem Toten im Wald wurde eine Waffe gefunden, bei der es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um jene Waffe handelt, mit der Herr Rolli erschossen wurde. Die genaue ballistische Untersuchung wird ein paar Tage dauern, aber eine erste Analyse vor Ort stimmt uns zuversichtlich. Und wer ist der Mann? Das wissen wir noch nicht. Seine Fingerabdrücke sind nicht registriert. Und wenn es sich bei der Waffe nur zufällig um eine ähnliche handelt? Der Tote trug eine Maske. Er ließ sich mit einer Maske über dem Gesicht erschießen. Wahrscheinlich trug er die Maske, um nicht erkannt zu werden. Hier im Wald? Er hätte genauso gut nackt herumrennen können, um nicht aufzufallen. Egal, Maloney. Der Mann trug eine Maske des amerikanischen Präsidenten. Wie bei dem Raubüberfall. Das sollte auch einem Laien wie Ihnen zu denken geben. Allerdings, so viele nette Zufälle sind äußerst bedenklich. Für die Polizei ist der Fall erledigt. Für mich aber beginnt die Arbeit erst richtig. Wenn Sie unbedingt wieder einmal Phantomen nachrennen müssen, Maloney, dann tun Sie das. Aber ich bitte Sie dabei, keine unnötigen Leichen zu hinterlassen. Er schaute auf seine Uhr und lächelte. Der Feierabend breitete sich über sein Gesicht aus und verlieh seinem Gang Flügel. Ich blieb noch eine Weile im Wald stehen und beobachtete ein Eichhörnchen, das einen Baum hochkletterte. Der Tote entpuppte sich als unscheinbarer Rentner, der noch nie zuvor straffällig geworden war. Die Polizei kümmerte das nicht, für sie war der Fall erledigt, zumal die ballistische Untersuchung tatsächlich ergab, dass die Waffe, die bei dem Toten gefunden wurde, jene Waffe war, aus der die tödlichen Schüsse auf den Vater meines Klienten abgefeuert wurden. Ich ging mit einer hübschen Verkäuferin Mittagessen und anschließend besuchten wir die Witwe. Mein Klient war auch zugegen. Das ist phänomenal. Sie sind ein Genie, Maloney. Nur die Größe stimmt nicht ganz. Die Frau trägt hohe Absätze. Wie ist es mit der Blutgruppe? A positiv? Absolut positiv. Das ist die Frau. Schauen Sie mich an. Ich bin Ihr Traummann und Sie sind meine Traumfrau. Lange habe ich auf Sie gewartet. Jetzt aber ist das Glück unbeschreiblich. Was soll das Theater? Laurenz, lass das. Ich habe ihm schon unzählige Male gesagt, dass man so keine Frau rumkriegt. Aber auf mich hört er nicht. Ich glaube, die Damen und Herrschaften missverstehen sich. Frau Marti ist keine Traumfrau, sie verkauft Masken. Masken? Masken. Ja, Masken. Und ich habe ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Mir ist es egal, was Sie verkaufen. Ich kaufe alles, was Sie mir anbieten. Jetzt. Sofort. Halt den Mund. Du bist an allem schuld. Ich? Aber Mutter, was habe ich getan? Na, du hast diesen Schnüffler angeheuert. Das hättest du nicht tun sollen. Ich wollte doch nur, dass der Mord an Vater nicht ungesühnt bleibt. Das wird er auch nicht. Der Mörder ist ebenfalls einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Dieser Mord diente nur der Ablenkung. Nicht wahr, Frau Rolli? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Sie haben bei Frau Marti eine Maske gekauft. Jene Maske, die der Täter bei dem Überfall trug. Du kaufst Masken? Davon wusste ich nichts. Warst du an der Fasnacht? Ich bereue, was ich getan habe. Du bereust? Hast du die Maske etwa gestohlen? Das wäre einmalig. In unserer gesamten Ahnengalerie gibt es keine Diebe. Frau Rolli wird den Stammbaum der Rollis mit Mord bereichern. Mord? Das passt doch gar nicht zu unserer Sippe. Ich habe niemanden getötet. Sie haben sich zumindest nicht dagegen gewehrt. Kann ich jetzt wieder gehen? Die Frau trägt keine Maske, die ist echt. Aber dieser Typ da, das ist einer der schwierigen Fälle. Schwierig? Ich würde eher sagen, ungewöhnlich. Ich bin kein 0815-Mann. Typisches Muttersöhnchen und den Hinterkopf voll mit Schweinkram. Ich habe keinen Hinterkopf. Ich meine, keine hinterschweinischen Gedanken. Das kommt in unserer Familie nicht vor. Ruhe jetzt! Es ist Zeit, einige Dinge klarzustellen. Sag jetzt bloß nicht, dass ich gar kein Rolli bin. Dass du mit einem anderen Mann... Das wäre entsetzlich. Du bist ein Rolli. Durch und durch. Ich aber bin mitschuldig am Tod deines Vaters. Das darfst du nicht so sehen. Niemand konnte ahnen, dass so etwas geschieht. Ihre Mutter ahnte es nicht, nur sie wusste es. Du redest dir etwas ein, Mutter. Das lasse ich nicht zu. Verschwinde, mein Sohn. Lass mich mit dem Schnüffler allein. Soll ich mit dem Kerl etwas trinken gehen? Oh ja, das würde uns unsere Bestimmung näher bringen. Gott, ist der Typ unerträglich. Die beiden verließen die Wohnung und Frau Rolli öffnete das Fenster. Ein kühler Wind durchlüftete den Raum. Frau Rolli nahm ein Glas und eine Flasche Cognac aus einer Vitrine. Ich denke noch immer, dass mein Mann einen angenehmen Tod hatte. Ich denke nicht, dass er Ihnen zustimmen würde. Er war kein glücklicher, kein zufriedener Mensch. Er wurde immer misstrauischer, je älter er wurde. Und geizig, unglaublich geizig. All sein Geld versteckte er vor mir. In seinem Laden? In seinem Laden, ja. Einmal, als er betrunken war, zeigte er mir sein Versteck. Viele 1000 Franken. Gespart in all den Jahren, in denen wir nie ausgingen, nie wegfuhren und uns nie etwas gegönnt haben. Sie haben nicht auf Ihren Mann geschossen. Wer war Ihr Komplize? Nicht der Mann, den die Polizei dafür hält. Er hat bereits 2 Morde auf dem Gewissen. Na, dieser Mann hat kein Gewissen. Ich dachte, er sei bereit für einen Neuanfang. Der richtige Mann zur richtigen Zeit. Aber er ist nur ein Spieler. Das ganze Geld hat er verspielt. Mir ist nichts geblieben. Sie nannte mir die Adressen 2 Spielsalons, in denen der Mann täglich verkehrte. Als ich das Haus verließ, traf ich auf 2 glückliche Menschen. Ich staunte nicht schlecht. Das Schicksal hat es so gewollt, Maloney. Er ist gar nicht so übel. Und das Muttersöhnchen ist nur eine Maske, unter der ein richtiger Kerl verborgen ist. So ist es. Und du bist gar nicht so wild, wie du gerne tust. Sie ist romantisch, aber trotzdem temperamentvoll. Und die Blutgruppe stimmt auch, oder ist das nicht mehr so wichtig? Man kann nicht alles haben im Leben. Wie geht es meiner Mutter? Sie wird vor Gericht kommen. Aber die Richter sind in der Regel milde zu älteren, geständigen Damen. Mein Onkel ist Anwalt. Er kann Sie verteidigen. Dich schickt der Himmel. Und mich die Gerechtigkeit. Möchten Sie mitkommen, wenn ich den Mörder Ihres Vaters überführe? Mir ist nicht mehr nach Rache, seit ich meiner Traumfrau begegnet bin. Ist er nicht süß? Ich kaufte mir eine Bratwurst mit viel Senf und kleckerte mir das Hemd und die Krawatte voll. Danach ging ich zu einem Postschalter, wechselte einen Hunderter und ging in einen der beiden Spielsalons. Max Püntener war nicht zu übersehen. Er spielte an drei Maschinen gleichzeitig. Ich schaute ihm ein paar Minuten zu und setzte mich zu ihm, als er eine Pause einlegte. Ich mag keine Zuschauer. Ich kann auch wegschauen, wenn Ihnen das lieber ist. Sind Sie einer dieser Sozialarbeiter, die Spielsüchtige bekehren möchten? Ich bin einer dieser Schnüffler, die Mörder überführen möchten. Mörder? Und wo ist die Polizei? Die hat ihre eigenen Mörder. Seit drei Tagen warte ich darauf, dass mir jemand Handschellen anlegt. Ich freue mich darauf, endlich an einen Ort zu kommen, wo es keine Spielautomaten gibt. Weshalb stellen Sie sich nicht freiwillig der Polizei? Ich bin ein Spieler. Ich gebe nicht freiwillig auf. Weshalb haben Sie den zweiten Mord begangen? Ruth Rolli rief mich an und sagte, dass ihr Sohn einen Detektiv angeheuert habe. Ich dachte mir, wenn ich Ihnen und der Polizei einen Mörder liefere, könnte ich davonkommen.